Was ist uns am Freitag und am Samstag verboten, wenn keine Dispens besteht? Am Freitag und Samstag ist uns, wenn keine Dispens und kein Notfall vorliegt, verboten, Fleisch zu essen. Was ja interessant ist, weil es geht noch übers Kirchenrecht hinaus. Eben ja, weil es noch vor dem Kirchenrecht ist. Kirchenrecht ist Freitag und Samstag in der Fastenzeit Abstinenz vorgeschrieben. Das war früher überhaupt. Ja. Und jetzt stöhnt schon jeder. Das Kapulier wegen sabbatinischen Privileg. Freitag und Samstag fasten soll, also kein Fleisch essen soll. Nein, sind halt nichts mehr wert. Alle miteinander. Also Mittwoch, Freitag, Samstag waren die traditionellen Fastentage, wie auch beim heiligen Nikolaus zum Beispiel schon erwähnt. Der hat sogar als Kleinkind schon am Mittwoch, Freitag und Samstag nur einmal die Muttermilch gesogen. Später das sein ganzes Leben lang beigehalten, also nicht mit der Muttermilch, sondern mit dem Fasten. ja. Das ist natürlich alles nur Legende für die heutigen und schon lange. Aber in Wirklichkeit ist doch so gewesen. Der liebe Gott gibt seine Gnaden, wem er will, wie er will. Das ist auch kleinen Kindern schon geben, was er auch oft getan hat.